Achtes Kapitel. Eiter, Blut und Käse. Warum ekeln wir uns? Alles muss raus. Bitte einmal tief durchatmen. Jetzt wird es unappetitlich. Ehrlich gesagt wird es richtig widerlich. Doch wir müssen darüber reden. Die Frage lautet, wovor ekeln wir uns? Die ausführliche Antwort, so viel vorab, wird Sie nicht beruhigen, aber dennoch Ihren Herzschlag verlangsamen. Das passiert, wenn wir uns ekeln, denn Ekel aktiviert unser vegetatives Nervensystem. Also, wovor ekeln wir uns? Erstens vor all dem, was vom menschlichen Körper kommt. Die vollständige Liste von oben nach unten lautet Haare, Schuppen, Talg, Schlafsand, Ohrenschmalz, Schnodder und Popel, Speichel, Hustenschleim, Mundgeruch, Erbrochenes, Eiter, Blut, Schweiß, Bauchnabelschmiere, Sperma, Smegma, Vaginalflüssigkeit, Urin, Kot, Blähungen, Hautreste sowie Finger- und Fußnägel. Zweitens ekeln wir uns vor Kadavern und verdorbenen Speisen oder allgemeiner vor dem Geruch von Fäulnis. Drittens ekeln wir uns vor sichtbaren Erkrankungen wie offenen Wunden, entzündeten Pickeln und Hautausschlag und viertens vor Kleingetier wie beispielsweise Ratten, Kakerlaken, Fliegen, Maden, Läusen und anderen Insekten, besonders vor ihrem Gewimmel und Gekribbel, wie der österreichisch-britische Philosoph Oriel Colani im Jahr 1929 festgestellt hat. All diese Dinge haben etwas gemeinsam. Wir ekeln uns vor dem, was potenziell ansteckend oder giftig ist. Körperflüssigkeiten und andere Ausscheidungen können Viren, Bakterien, Parasiten wie Würmer, Milben und Amöben sowie Pilze und andere Schadstoffe enthalten. Dasselbe gilt für Ratten und Insekten, die Krankheiten übertragen. Von Leichen und verdorbenen Nahrungsmitteln ganz zu schweigen.